Erste alle Israeliten versammelten sich bei David in Hebron und sagten, wir sind von deinem Fleisch und Bein. Zweiter sie erinnerten ihn daran, dass er das Heer schon unter König Saul geführt hatte und Gott ihm versprochen hatte, du sollst mein Volk Israel wie ein Hirte führen und ihr Anführer sein. Dritter nachdem die Ältesten einen Vertrag mit David geschlossen hatten, salbten sie ihn zum König, genau wie Gott es durch Samuel angekündigt hatte. Vierter David zog mit dem ganzen Volk Israel nach Jerusalem, das damals noch Jebus hieß und von den Jebusitern bewohnt wurde. Fünfter die Bewohner von Jebus riefen David entgegen, hier dringst du nicht ein, aber er eroberte trotzdem die Burg Zion. Sechster David versprach, derjenige, der zuerst die Jebusiter angreift, soll der oberste Anführer meines Heeres werden, woraufhin Job den Angriff wagte. Siebter da David sich in der Burg niederließ, nannte man den Ort von diesem Zeitpunkt an die Stadt Davids. Achter er baute die Befestigungen der Stadt weiter aus, während Job sich darum kümmerte, die restlichen Teile der Stadt wiederherzustellen. Neunter Davids Macht nahm ständig zu, weil der Herr der Heerscharen immer an seiner Seite war und ihn unterstützte. Zehnter dies sind die wichtigsten Helden Davids, die ihm halfen, seine Herrschaft über ganz Israel zu festigen, wie Gott es befohlen hatte. Elfter Jasobim war der Anführer der drei bedeutendsten Helden und tötete in einem einzigen Kampf 300 Feinde mit seinem Speer. Zwölfter nach ihm folgte Eliasar, der Sohn Dodos, der ebenfalls zu den drei tapfersten Helden im Heer Davids gehörte. Dreizehnter er kämpfte zusammen mit David gegen die Philister auf einem Gerstenfeld, während die anderen israelischen Soldaten bereits die Flucht ergriffen hatten. 14. Sie hielten jedoch standhaft die Stellung auf dem Feld und besiegten die Philister, sodass der Herr ihnen einen großen Sieg schenkte. 15. Drei der 30 Anführer besuchten David bei der Festung Adullam, während das Heer der Philister im Tal Rephaim sein Lager aufgeschlagen hatte. 16. Zu dieser Zeit befand sich David in der Festung, während eine Besatzung der Philister gleichzeitig die Stadt Bethlehem kontrollierte. 17. David hatte großen Durst und rief, wer bringt mir Wasser aus dem Brunnen am Stadttor von Bethlehem? 18. Daraufhin kämpften sich die drei Helden durch das Lager der Philister, holten das Wasser und brachten es David, doch er wollte es nicht trinken. 19. Er sagte, Gott bewahre mich davor, das Blut dieser Männer zu trinken, die ihr Leben für dieses Wasser riskiert haben, und goss es als Opfer aus. 20. Abishai, der Bruder von Job, war der Anführer der 30 Helden und wurde berühmt, nachdem er 300 Männer mit seinem Speer besiegt hatte. 21. Er war unter den 30 Helden sehr angesehen und ihr Anführer, aber er erreichte nicht den Rang der ersten drei Helden. 22. Benaja war ein mutiger Krieger aus Kabzeel, der zwei starke Männer aus Mob tötete und sogar einen Löwen in einer Grube besiegte. 23. Er besiegte auch einen riesigen Ägypter, indem er ihm trotz dessen gewaltigen Speers die Waffe wegnahm und ihn damit tötete. 24. Wegen solcher außergewöhnlichen Taten war Benaja sehr bekannt und gehörte zu den angesehensten Männern unter den 30 Helden. 25. Obwohl er unter den 30 Helden sehr geehrt wurde, erreichte er nicht den Rang der ersten drei, weshalb David ihn zum Chef der Leibwache machte. 26. Zu den weiteren tapferen Helden gehörten Asahel, der Bruder von Job, und Elhanan, der aus der Stadt Bethlehem stammte. 27. Ebenfalls genannt werden Samut aus Haror und Heles aus Palong, die beide als mutige Soldaten in Davids Heer dienten. 28. Dazu kamen Ira, der Sohn von Ikes aus Tekoa, sowie Abiser, der aus dem Ort Anato stammte. 29. Sibeschai aus Huscha und Ilai aus Acho waren ebenfalls Teil dieser Gruppe von tapferen Kriegern. 30. Maharai und Helet, der Sohn von Bana, stammten beide aus Netofa und gehörten ebenfalls zu den Helden. 31. Itai aus Gibea und Benaja aus Piraton waren weitere Männer, die David in seinen Kämpfen treu zur Seite standen. 32. Hurai aus den Tälern von Gash und Abbil aus Araba zählten ebenfalls zu den mutigen Kriegern in Davids Diensten. 33. Asmavet aus Bahurim und Eljachba aus Schalbong waren ebenfalls Mitglieder dieser bedeutenden Gruppe von Soldaten. 34. Die Söhne von Haschem aus Gison und Jonathan, der Sohn von Schage aus Harar, gehörten ebenfalls dazu. 35. Ahiam aus Harar und Eliphal, der Sohn von Ur, unterstützten David ebenfalls tatkräftig in seinen Kriegen. 36. Hepha aus Mechera und Ahia aus Palong waren weitere Namen auf der langen Liste von Davids Helden. 37. Hetzro vom Karmel und Narai, der Sohn von Esbai, gehörten ebenfalls zum Kreis der tapferen Männer. 38. Joel, der Bruder von Nathan, und Mippa, der Sohn von Hagre, dienten David ebenfalls als treue Soldaten. 39. Zilek aus Ammon und Nachrei aus Beroth, der die Waffen für Job trug, waren ebenfalls Teil dieser Gruppe. 40. Ira und Gareb, die beide aus Jatir stammten, gehörten ebenfalls zu den treuen Anhängern des Königs. 41. Uria, der Hethiter, und Sabbat, der Sohn von Achlai, waren ebenfalls Teil dieser bedeutenden Gruppe von Kriegern. 42. Adina, ein Anführer vom Stamm Ruben, führte eine Gruppe von 30 Männern an und diente David treu. 43. Hanan, der Sohn von Macha, und Josaphat aus Meten gehörten ebenfalls zu den tapferen Kriegern in Davids Heer. 44. Usja aus Ashteroth sowie Shama und Jael, die Söhne von Hotam aus Aroer, waren ebenfalls Teil des Heeres. 45. Jediael und sein Bruder Joha, die beide aus Tit stammten, waren ebenfalls für ihre große Tapferkeit bekannt. 46. Dazu gehörten auch Eliel aus Mahanaim sowie die Söhne von Elnam und Chitma, der aus dem Land Mob stammte. 47. Zuletzt werden Eliel, Obed und Jasiel aus Mitzubaya genannt, die ebenfalls zu den treuen Helden Davids zählten.